Grenzen der Technik. Anflug auf Barcelona. Über dem Mittelmeer herrscht eitel Freude und Sonnenschein. Im Dunst wird die Küste sichtbar. Die Crew der Boeing 727 glaubt bereits, es wieder einmal geschafft zu haben und überlegt, was man im Duty-Free-Shop alles an Spanischem kaufen wird. Maya-Seife für die Frau, Flamenco-Platten für die Tochter, Sherry für die Hausbar. Plötzlich fallen vier Instrumente gleichzeitig aus. Auf beiden Seiten. Auch der Co-Pilot blickt ratlos zum Captain hinüber. Kein künstlicher Horizont mehr, keine UKW-Funkfeueranzeige, keine Funksprechverbindung funktioniert mehr. Wäre man jetzt in Wolken, so wäre das ein Aufenthaltsort, den man nachts nur in Albträumen erlebt. Doch glücklicherweise badet sich die ganze Costa Brava im hellsten Nachmittagslicht. Der Kapitän setzt den Anflug nach Sicht fort und landet wohlbehalten. Doch dass so wichtige Instrumente so zahlreich, so unerwartet ausfallen, das ist schon eine schlimme Sache. Wäre man durch schwere Gewitter geflogen und hätte eine ganze Salve von Blitzschlägen abgekriegt, doch so aus heiterem Himmel. Nach der Landung wird die Ursache sichtbar, wenn auch nicht die Erklärung. Im vorderen Laderaum, direkt unter dem Cockpit, waren zwei schwere Kabelrollen verzurrt. Die enorme Metallmasse hatte wieder einmal zu dem geführt, was auch auf den Orientstrecken nach Bagdad und Teheran passiert war. Interne Stromkreise hatten sich aufgebaut und zu elektrischen Störungen geführt. Sie hätten eigentlich nicht zu Störungen führen dürfen, doch so ist die fortschrittliche technologische Welt nun mal konzipiert. Die Piloten, nicht viel, aber doch ein bisschen schweißgebadet, langten später im Duty-Free-Shop besonders intensiv beim Sherry zu. Sie wollten wohl beide zu Hause ihre Rückkehr dieses Mal intensiver feiern als sonst.